ist los? Es ist Party angesagt. Jetzt ist ab, bis ich tanz aus der Reihe. Bankgefeier, morgen blank und pleite. Doch egal, weil dieser Abend geil war. Oh, schau mich um, die Menge tot. Kommt mit uns, mit dir springt hoch. Heute bleibt nix mehr im Lot. Alle schreien, oh, oh, oh. Was ist los? Ich trink kurz den Schnaps im Klo. Das Bass-Syndrom. Ich hab Spaß, bin dicht am Marsch und dicht am Glas. Wir bleiben so. Schmeiß das aus, jetzt Disco Pogo. Einfach wir Trainer, das sind Disco Pogo. Mit dem Disco Gogos im Club. Oh, Disco Pogo.